müssen Worte stumm sein, um sie richtig zu verstehen. Müssen Brücken brennen, um über sie zu gehen. Soll man die Augen schließen, um die Wahrheit erst zu sehen? Muss man Träume töten, um im Leben zu bestehen? Am Ende aller Tage werden Lügen wieder wahr. Am Ende aller Tage ist nichts mehr, wie es war. Am Ende aller Tage werden Lügen wieder wahr. Am Ende aller Tage ist nichts mehr, wie es war. Am Ende aller Tage. Knochen brechen müssen, damit wir wieder aufrecht gehen. Wir müssen für unsere Sünden um Vergebung flehen. Soll man die Augen schließen, um die Wahrheit erst zu sehen? Muss man Träume töten, um im Leben zu bestehen? Am Ende aller Tage werden Lügen wieder wahr. Am Ende aller Tage ist nichts mehr, wie es war. Am Ende aller Tage. Am Ende aller Tage.